1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wie immer freitags eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Silke und Silke ist 53. Guten Morgen, Silke. Hallo. Hallo, Silke. Um was geht's bei dir? Es geht eigentlich darum, dass ich im letzten Jahr, das war der 3. April, auf dem Flohmarkt war und einen Streit schlichten wollte und bin dazwischen gegangen und habe mir dann wirklich eine eingefangen, dass ich bewusst zu Boden gegangen bin. Was war denn das für ein Streit? Wer stritt da und warum? Eine Händlerin mit einem Käufer. Mhm. Beschreib mir den Streit. Ging es da schon hoch her? Ja, es ist halt so auf dem Flohmarkt so, dass man zwischen den Ständen nicht hergehen darf, weil da private Sachen liegen. Und dieser junge Mann wollte eben halt mit seinen Eltern und dem Hund da durchgehen. Mhm. Und die Händlerin hat eben halt gesagt, das dürfte er nicht. Eben halt war die privaten Sachen da und dann ging es dann hin und her. Und dann wurde eben halt auch gesagt, wir wären alles Arschlöcher. Ne? Also die Deutschen halt, es geht um Inder und gut, ich dachte, bevor es dann eben halt so eskaliert, dass dann jemand eine mitkriegt, versuchst du mal halt zwischenzugehen. Bist du zwischen dem jungen Mann und der Händlerin gegangen? Genau. Und wolltest vermitteln? Genau, ich wollte eigentlich nur, dass er in Ruhe durchgeht und das eben halt nicht eskaliert. Achso, du wolltest sogar, dass er durchgehen darf? Ja, also das. Du, eben halt, quasi warst du auf seiner Seite dann? Nein, eigentlich unparteiisch. Ich wollte einfach nur nicht, dass irgendwas passiert. Mhm. Na gut, du hättest ja sagen können, gehen Sie mal schön zurück, weil hier ist kein Weg. Ja, ich war selber auch Händlerin gewesen, aber auf der gegenüberliegenden Seite. Und ich bin dann halt dann, sag, komm, ruhig, geh einfach. Und die Sache ist erledigt. Ja, genau, ja. So ungefähr. So, was ist dann genau geschehen? Ja, und dann stand sein Vater eben halt daneben und sagte also nur, ihr seid alles Arschlöcher. Ich sag, ruhig, geh einfach. Ne? Hm. Ja, und in dem Moment flog schon die Faust, ich kriegte sie mit. Von dem älteren Mann? Nee, von dem Jüngeren. Von dem Jüngeren? Ja, genau. Wie alt war der jüngere Mann ungefähr? Ja, also ich hatte ihn so geschätzt, so auf 18, 19. Ja. Aber laut den Unterlagen, die ich nachher von der Anwältin bekommen habe, muss der so um die etwas über 20 sein. Okay, der hat ja richtig eine gescheuert. Ja, also er hat mir so mit der Faust reingehauen. Ins Gesicht? Ja, dass sie also wirklich, die linke Gesichtshälfte war blau. Bist du innerhalb von einer halben Stunde ist das also alles blau geworden, angeschwollen. Er hat ja eine in volle Kanne ins Gesicht geschlagen. Genau. Und hat er was dazu gesagt? Nee, er hat gar nichts mehr gesagt. Er hat einfach nur zugehauen. Also keiner hat damit gerechnet. Ja. Ne? Und dann, er hat zugehauen und ist er dann weitergegangen? Oder er was ist dann abgehauen. Und die Eltern auch? Ja, natürlich. Mhm. Ne? Und meine Freundin war noch mit unten auf dem Flohmarkt gewesen. Sie ist dann halt direkt hinter ihm her, hat ihn auch zu packen bekommen. Und er hat ihr dann den Daumen verdreht und hat nur gesagt, lass mich in Ruhe, du weißt nicht, zu was ich fähig bin. Ne, und ist dann wieder abgehauen, aber mittlerweile sind dann noch einige andere Händler hinter ihm her und haben ihn dann oben auch gestellt. Mhm. Ist auch die Polizei gerufen worden. Und er ist angezeigt worden? Ich habe ihn angezeigt, natürlich, meine Freundin auch. Mhm. Was ist daraus geworden aus dieser Anzeige? Es ist daraus geworden, dass erstmal die Anzeige eingestellt worden ist. Also die Staatsanwaltschaft hat sie eingestellt und hat dann halt gesagt, es liegt kein öffentliches Interesse vor und dieser junge Mann ist ja nicht vorbestraft. Hm. So, dagegen haben wir dann eben halt Einspruch eingelegt und das dann weiter untersucht worden. Aber du hattest ein blaues Auge? Nee, also ein dickes Kinn, ne? Dickes Kinn, also ja. Blau, okay. Und dick, und ich hatte also eine Gehirnerschütterung und ach, das auch. Eine Stauchung und Prellung der Halswirbelsäule, zwei Zähne waren locker. Warst du denn eigentlich auch zu Boden gegangen? Ja, ja, ich bin ohnmächtig zu Boden gegangen. Wie, und dann stellt die Staatsanwaltschaft das ein? Ja. Was ist das denn? Es ist der Anwältin jetzt beim zweiten Verfahren eben halt gesagt worden, ob man dem jungen Mann unbedingt den weiteren Lebenslauf verstellen möchte. Ach so, na toll. Ne? Na toll. Und warum ich überhaupt dazwischen gegangen wäre. Das, ne? Das ist ja skandalös. Ne? Und ich weiß nur, dass ich, also ich habe heute noch Dauerkopfschmerzen. Mhm. Nach dir fragt keiner. Man fragt, ob man ihm den Weg verstellt. Danach wird gefragt, genau. Aber was du vielleicht für nach Folge Beschwerden hast, da fragt keiner nach. Nein, da fragt gar keiner nach. Wie ist denn jetzt ganz aktuell der Stand der Dinge? Ist es nun wirklich definitiv eingestellt? Es ist eingestellt, ja. Und der hat ich sich. Ich kann also nur noch eine Zivilklage machen. Mhm. Ne? Ich habe immer meiner Anwältin gesagt, mir geht es gar nicht darum, Schmerzensgeld zu kriegen. Mhm. Das ist gar nicht das, worauf ich noch. Nur in dem Moment, wo jetzt das Verfahren eingestellt worden ist, heißt es, er kann es jederzeit wieder machen. Und das passiert er nicht. Und genau das lernt er daraus. Genau. Der lernt daraus, dass man so etwas hier machen kann in Deutschland, ohne dass man großartig belangt wird. Genau. Ne, und ich habe immer gesagt, ich möchte nur, er muss nicht ins Gefängnis. Darum ging es mir gar nicht. Ich habe nur gesagt, er muss eine Strafe bekommen, dass er daraus lernt, sowas macht man nicht. Mhm. Schon mal gar nicht gegenüber einer Frau. Nee, das macht man überhaupt nicht. Ne? Da gibt es keine Diskussion, ob Frau oder Mann. Das und es heißt immer, man soll Zivilcourage zeigen, man soll helfen. Ja, natürlich. Das ist, ne? Und das Ende vom Lied ist, dass ich heute noch, nach über einem Jahr, Probleme habe. Ich kann keine Nacht durchschlafen, ich habe Albträume. Ich traue mich nicht auf die Straße ohne Pfefferspray oder mit meiner Freundin oder mit dem Hund von meiner Freundin. Hat denn dieser Täter sich nochmal bei dir gemeldet? Nein, gar nicht. Hat sich nicht entschuldigt? Nein, es ist ja im Nachhinein rausgekommen. Also es war so, ich habe ja genug Zeugen gehabt. Mhm. Ne, und die haben ja auch unabhängig voneinander ihre Aussagen bei der Polizei abgegeben. Mhm. Und die deckten sich auch alle. Und die Zeugenaussagen von dem, der es eben halt angerichtet hat, die widersprachen sich. Ich habe ja sämtliche Unterlagen hier. Mhm. So, und daraufhin haben wir ja diesen Einspruch eingelegt. Mhm. Und trotz alledem war es für die Staatsanwaltschaft uninteressant. Mhm. Ne? Ich bin darüber empört, Silke. Ich finde, dass man auch mit solchen kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Verfehlungen nicht so umgehen darf. Ich habe nur gesagt, ich werde mich niemals mehr irgendwo einmischen, es sei denn, es ist ein Kind betroffen. Das ist eine sehr schlimme, aber wir haben ja schon mehrfach in den letzten Jahren solche Fälle immer wieder in Deutschland gehabt, wo Leute dazwischen gegangen sind und die es teilweise mit ihrem Leben haben bezahlen müssen. Oder mit ihrem Leben haben bezahlen. Ja gut, ich habe es jetzt eben halt nicht mehr im Leben. Aber nein, ich wurde sogar noch vorgeworfen, weil ich ja meinen eigenen Stand da unten hatte und es ist halt so, wenn man einen Stand unten hat, man kann die Autos unten parken. Man kommt aber nicht vorher raus, bevor nicht komplett der Flohmarkt abgeschlossen ist. Mhm. So, und ich konnte nicht direkt zum Arzt fahren. Mhm. Ich musste ja erstmal gucken, dass ich mein Auto da unten rauskriegte. Mhm. Und dann wurde mir sogar noch vorgeworfen vom gegnerischen Anwalt, warum ich nicht direkt zum Arzt gegangen bin. Mhm. Ne? Silke, ich kann deine Empörung und dein Enttäuschtsein auch von unserer Justiz oder von der zuständigen Justiz voll und ganz verstehen. Voll wäre ich auch. Ich wäre auch absolut sauer und sickig, wenn ich so etwas erlebt hätte. Und es geht noch gar nicht mal darum, dass ich sauer oder sickig bin. Hat einfach mein Leben geprägt. Ja, natürlich. Ja, aber du bist natürlich bist du sauer auch, dass es so gelaufen ist. Ja, dass Leute nicht bestraft werden dafür. Ja. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Und dann heißt es nur, wollen sie so einem jungen Mann die Zukunft verbauen? Mhm. Hallo? Damit hat es doch überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Die Leute sollen ihr Leben leben. Vielleicht wäre es sogar ganz gut gewesen, wenn er einen Schuss vom Bug bekommen hätte. Wer weiß, was er sonst noch anrichtet demnächst. Okay, wir haben alles gesagt, Silke. Gut, dass du angerufen hast und mal auch so eine Geschichte erzählt hast. Hören wir auch nicht so ganz oft, dass das auch in der Öffentlichkeit ist. Ich wünsche dir alles Gute, trotz allem. Und ich finde gut, dass du dazwischen gegangen bist. Das war schon, das war couragiert. Ja, aber nach dem, was so passiert mit der Staatsanwaltschaft oder so weiter, wird wahrscheinlich keiner mehr dazwischen gehen. Und irgendwann heißt es ja, warum zeigt keiner mehr Zivilcourage? Ja. Liebe Silke, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Anita, 19 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Anita, um was geht's? Bei mir geht's um Folgendes, und zwar, ich habe vor, also 2010, habe ich meinen damaligen, also meinen jetzigen Ex-Freund kennengelernt. Und mit ihm bin ich ja dann auch zusammengekommen. Und am Anfang war die Beziehung auch echt schön und echt harmonisch. Und alle haben mir gesagt, dass sie das gar nicht so von ihm gewohnt sind, dass er so eine harmonische Beziehung führen kann. Und dann waren wir mal bei ihm abends und wir hatten halt einen Streit wegen irgendwas Unwichtigem. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, hör zu, bevor wir uns jetzt noch weiter streiten, ich möchte einfach nicht mit dir streiten, ich nehme den nächsten Bus nach Hause und dann sehen wir uns morgen Mittag nochmal. Ich rufe dich an, wenn ich ausgeschlafen habe. Mhm. Und dann der wollte es einfach nicht zulassen und ist dann auch dem Bus hinterhergerannt und alles. Und dann ist er auf einmal in den Bus zugestiegen, also er ist den Bus echt so hinterhergerannt, dass er den Bus noch eingeholt hat. Wie, und im dann, Laufen? Im Laufen hat er den Bus eingeholt? Er ist dem Bus hinterhergerannt. Das ist ja Wahnsinn. Und dann ist er in der nächsten Station eingestiegen? Genau, die nächste Station, wo er dann halt geschafft hat, ist er eingestiegen. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, ja komm, steig aus, lass uns noch reden und so. Und dann, weil mir das halt auch peinlich war, den anderen Leuten im Bus war, habe ich gesagt, ja gut, was soll denn, er will ja nur reden. Ja. Und dann haben wir geredet und dann wurde es halt auch ein bisschen lauter, weil ich mir das halt nicht mehr alles gefallen lassen wollte, was er mir da halt an den Kopf geworfen hat. Und dann kam es halt zu einer Ohrfeige. Und er hat dir eine Ohrfeige gegeben? Ja, genau. Mhm. Und dann, ich war erstmal voll entsetzt und dann bin ich weggelaufen und er ist mir hinterher und hat gemeint, ja, das war ein Ausrutscher und das wird nie wieder passieren und hin und her. Und dann wirklich nach 2 Stunden harten Diskutieren habe ich dann gesagt, okay, gut, ich komme nochmal mit zu dir. Mhm. Vielleicht war es ja wirklich nur ein Ausrutscher. Okay, und dann? Ja, das Problem ist, das ist halt nicht bei einmal geblieben und auch nicht nur bei Ohrfeigen. Also es gab dann auch schon Situationen, wo ich zum Beispiel am Boden lag und er auf mich eingetreten hat. Mhm. Und er hat mich dann fast täglich schon geschlagen. Dieser Vorfall mit dem Bus, liegt es wie lange zurück? Das war 2010, Domian. Also da war es ja gar noch nicht, da war es ja noch gar nicht so lange zusammen. Nein, da waren wir gerade mal einen Monat zusammen oder höchstens 2. Aber du hast gerade am Anfang so gesagt, das ist ja schon wieder dein Ex-Freund. Ja, also. Du bist also von dem wieder getrennt. Ja, jetzt mittlerweile seit circa 1 Jahr und 3 Monaten, weil ich hatte mich von ihm getrennt, weil durch die ganzen Vorfälle, wie gesagt, es war dann so, dass er mich fast jeden Tag verschlagen hat. Ja, also starke, viel Gewalt in der Beziehung. Genau. Wieso rufst du dann heute an, wenn die Sache jetzt schon, wenn du dich von ihm getrennt hast? Weil ich weiß selber, wie schwer das ist, sich von so jemandem zu lösen. Und ich möchte einfach zeigen, dass es einfach trotzdem geht, weil ich habe es auch nur durch die Unterstützung von meinen Freunden geschafft und durch meine Familie. Und ich sag mal so, auch wenn ich erst 19 bin, aber mein großes Glück war, dass ich schwanger geworden bin von ihm. Das war dein großes Glück? Also ich denke, es hat mir schon so ziemlich das Leben gerettet, weil wie gesagt, ich lag auch schon im Krankenhaus wegen ihm, wegen Verdacht auf Gehirntrauma oder Schädeltrauma. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Und, also der hat dich richtig zugerichtet, kann man das so sagen? Ja, also es waren richtige Misshandlungen. Ja, und dann? Moment. Und dann bist du von diesem Mann auch schwanger geworden? Genau. Und dann hast du dich trotz des Kindes, ist das Kind noch zur Welt gekommen, während ihr zusammen wart? Nein, ich habe mich von ihm getrennt, weil ich bin dann wegen ihm praktisch, meine Mutter hat gesagt, sie kann das nicht, sie hat mich unterstützt und alles, aber sie hat halt gesagt, sie denkt, dass es für mich sicherer wäre, wenn ich in eine Einrichtung für Mutter und Kind gehe, bis ich halt von ihm endgültig getrennt bin. Hat er denn dann mitbekommen, dass er Vater wurde? Ja, er hat alles mitbekommen. Wir haben ihn auch öfters angezeigt, aber durch meine Naivität vor der Schwangerschaft bin ich halt immer wieder zu ihm zurück. Aber als ich dann halt schwanger geworden bin, habe ich halt zu ihm gesagt, hör zu, ich lasse mir das von dir nicht mehr gefallen. Wer seine schwangere Freundin schlägt, der schlägt auch sein Kind. Und dann habe ich mich halt von ihm getrennt und es war echt schwer für mich, weil wir haben auch eine harte Zeit miteinander. Ja, also du sagst, wenn du nicht schwanger geworden wärst, hättest du es vielleicht nicht so geschafft. Eben. Ja. Das ist es. Das war so der große Wendepunkt in meinem Leben, weil bevor ich auch schwanger geworden bin, von seiner Familie und so, die haben mich echt gemocht. Also seine Mutter, die hat auch viel für mich gemacht und so, und dann bin ich schwanger geworden. Mhm. Und dann war es auch so, dass ich dann auf einmal, Entschuldigung, ich möchte es jetzt dazu ausdrücken, aber so das Miststück war, sage ich jetzt mal, weil ich halt mein Kind behalten wollte, was ja auch mein gutes Recht ist. Und ja, und also letztendlich ist es für dich, letztendlich ist es, ist der Anruf so ein Statement deinerseits, dass man eben gehen soll und gehen muss, wenn man so verhandelt wird, behandelt von einem Menschen. Von einem Ich habe auch durch ihn ist auch viel mit meiner Familie kaputt gegangen, leider Gottes, aber das hat sich jetzt so einiger, also eigentlich hat sich schon wieder eingerenkt. Aber er lässt dich jetzt in Ruhe? Er ist jetzt im Gefängnis. Er ist jetzt im Gefängnis, okay. Und du hast hast auch überhaupt keine Sehnsucht mehr nach dem? Nee, überhaupt nicht mehr. Also mir geht's super, mein Kind geht super, ich komme super mit meinem Kind aus. Mein Kind ist mein Ein und Alles sozusagen. Und also besser könnte mein Leben im Moment gar nicht laufen. Dann kann man ja sagen, dass die ganze Geschichte dann doch noch eine gute Wendung genommen hat, trotz aller Probleme. Auf jeden Fall. Anita, danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir und deinem Darf Kind. Darf ich vielleicht noch jemanden grüßen? Nee, machen wir heute nicht. Sonst haben wir so viele Grußgeschichten hier. Anita, alles Liebe, tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Hier ist Iris. Iris ist 64. Guten Morgen, Iris. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Iris. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht darum, ich bin seit 43 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder, Erwachsene und mein Mann hat ein Alkohol- und ich würde auch sagen Medikamentenproblem. Wie lange denn schon? Schon immer. Schon immer? Ja. Das heißt, die ganze 43 Jahre Ehezeit? Ja. Was heißt denn Alkoholproblem? Wie viel trinkt er? Er ist also, ich habe mich also schon verschiedentlich informiert. Ja, ich war bei den Al-Anon für Angehörige und Freunde. Also, ich habe schon anonym Alkoholiker meinst du, ne? Bitte? Die anonymen Alkoholiker? Ja. Da gibt's ja verschiedene Gruppen. Mhm. Und ich habe mich auch schon mit dem Rolf Bollmann von Faber in Verbindung gesetzt, ja, vor Jahren. Und Das sagt mir nichts. Erzähl mir mal einfach, wie viel er so trinkt. Ja, das kann man nicht so sagen. Also er hat ein Trinkverhalten. Er kann unheimlich diszipliniert sein, monatelang ohne Alkohol. Mhm. Und dann geht es wieder los, dann fängt es meistens mit Sekt an, ja. Mhm. Über die Mittagszeit, ja, trinkt er, als er ist noch im Unternehmen unseres Sohnes tätig, ja, ich auch noch nebenbei. Mhm. Und dann trinkt er da Jägermeister, auch beim Autofahren, ja, er geht mittags mit dem Hund raus, ja, und abends geht's dann weiter, ja, und kann er wieder Tage aussitzen, ja, dann geht's wieder los und sein Verhalten ist jetzt so in der Zwischenzeit, dass es unerträglich wird. Für mich und unsere Tochter, die lebt zurzeit bei uns im Haushalt, die macht ja juristisches Referendariat, ja, die zieht aber demnächst wieder aus, ja. Wie verhält er sich denn, wenn er getrunken hat? Abartig. Was heißt denn das? Extrem. Beschreib mal. Ja, es ist wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mhm. So habe ich den Eindruck, ja, dass ich mit so jemand verheiratet bin. Das hört sich krass an, aber sag mir mal ein paar Beispiele, wie er sich verhält. Ja, er wird verbal ausfällig. Was sagt er denn zu dir? Egal was er sagt, ja, es ist nicht mehr jetzt momentan auf die Reihe zu kriegen. Ich nehme an, dass durch den Alkohol ja die körperlichen, dass sich das körperlich auswirkt, ja, und nervlich auch. Also kann man sagen, dass du tief und heftig beleidigt wirst, verbal von ihm? Ja. Schlägt er dich auch? Nein. Da wäre schon. Ich habe auch schon an Trennung gedacht, ja, aber ich habe das all die Jahre nicht erwogen. Er weiß auch um sein Problem. Wie ist er denn? Wie stellt er sich denn zu seinem Problem, wenn er wieder nüchtern ist? Ja, wie will ich mich ausdrücken? Also er redet nicht drüber, ja, aber er sagt dann und dann trinke ich keinen Alkohol und es ist etwas sehr, sehr schlecht zu schildern. Aber redest du denn nicht mit ihm darüber und sagst ihm, pass mal... Das ist alles schon passiert, ja. Er lässt niemand mehr an sich ran. Ja, aber wenn du das so sagst, pass mal auf, gestern warst du wieder besoffen und du hast das und das und das zu mir gesagt. Wie reagiert er darauf? Da will er gar nichts wissen davon. Er hat sich... Nein, das Thema, das ist schon zwischen uns so oft ja behandelt worden, ja diskutiert worden. Er entschuldigt sich auch nicht. Hat er zwischenzeitlich in vergangenen Jahren schon getan. Mhm. Aber jetzt steht er auf dem Standpunkt, er ist 65 Jahre alt, er lässt sich von niemandem mehr Vorschriften machen, er trinkt, wenn er will. Ja, sich alle an ihre eigene Nase halten. Ja. Hast du den Eindruck, dass je älter wird, desto schwerer wird es, schlimmer wird es? Ja. Dann hast du gerade auch noch gesagt, da kommt auch noch Medikamentenabhängigkeit dazu. Was nimmt er denn? Ja, das sind ab und zu mal Valium. Mhm. Dann oft Aspirin, Tumapyrin, ja. Also sein Verhalten ist halt so. Wir haben keine gemeinsame Basis mehr. Mhm. Er hat Erschöpfungszustände, das schon seit Jahren. Mhm. Er hat all seine Interessen verloren. Mhm. Segeln, die ganzen Hobbys, die er hatte, ja, das ist alles passé. Ja, er liegt nur noch zu Hause vor dem Fernseher. Was ist an dieser Ehe noch gut? Nichts. Nichts. Nichts. Ich fühle jetzt auch gar nichts mehr. Ja, ich bin ja durch die jahrelange Konfrontation damit, ja, kann ich meine Gefühle gar nicht mehr einklassieren, ja. Mhm. Aber stopp mal eben. Bitte? Ich sag stopp mal eben. Ja? Ich will nochmal unterstreichen, du hast gerade etwas ganz Gewichtiges gesagt. Ja. Du hast mir geantwortet auf die Frage, was ist an dieser Ehe noch gut, hast du ohne lange nachzudenken gesagt, nichts. Ja. Das ist ja ein ganz klares Todesurteil über eine Ehe. Ja. Warum ziehst du keine Konsequenzen daraus? Weil wir... Jahrzehntelang, wir hatten ein eigenes Unternehmen und vor zwei Jahren, im Jahr 2010, mussten wir Insolvenz anmelden und deshalb auch der vorzeitige Ruhestand sozusagen. Ja, unser Sohn führt das Unternehmen weiter. Er arbeitet da noch mit, ja, ich auch, so im Hintergrund. Und wir waren schon immer finanziell verstrickt. Mhm. Durch das Unternehmen eben. Also es sind finanzielle Gründe. Ja. Was sagen denn die? Und so ist es auch jetzt, nachdem wir im Ruhestand sind, können wir uns schlecht finanziell auseinander dividieren. Ja, aber sonst hätte ich schon längst einen Schlussstrich gezogen. Könnte mir vorstellen, wenn du bist ja so enttäuscht und so fertig mit diesem Thema letztendlich, wie du es beschreibst, dass du diese finanziellen Sachen schon mehrfach dir mal so durchgerechnet hast. Gibt es wirklich keine Möglichkeit, kein Schlupfloch, dass du da raus kannst? Ich weiß, dass das die Konsequenz sein müsste, dass wir uns trennen. Das weiß ich, ja, aber ich weiß nicht wie. Was sagen die Kinder, die beiden Kinder? Ja, also unsere Tochter, ja, die zurzeit ja bei uns lebt, ja, die zieht jetzt wieder aus, sie hat ihr ab 1. Oktober ja Referendariat, ja, ihr juristisches angefangen, ja, und zieht jetzt wieder in ihre eigene Wohnung, wenn sie eine gefunden hat, ja. Mhm. Es ist unerträglich, ja. Und sie will, wenn sie hier ausgezogen ist, will sie keinen Kontakt mehr mit ihrem Vater haben. Also die ist ganz klar auf deiner Seite. Ja. Und der Sohn? Ja, der von dem haben wir ja zwei Enkelkinder, der lebt also auch hier in der Nähe und der ist auch ganz entsetzt, ja. Der ist wir auch haben entsetzt. Ja, schon oft darüber gesprochen, über die ganze Problematik und sagen denn deine Kinder auch, Mensch, Mama, wir würden irgendeinen Weg finden, geh weg von dem, der zerstört dein Leben? Ja, also die Tochter ja, der Sohn nicht. Ja. Ich glaube, deine Tochter ist sehr klug und sie sagt das Richtige. Ja, ich weiß. Ich suche auch eine Lösung. Iris, du bist 64. Das ist noch nicht so sehr alt, aber du bist auch nicht mehr die Jüngste. Das ist richtig. Ne? So muss man es ja klar ausdrücken. Ja, und jedes Jahr, was du mit dem Typ verschwendest, ist ein verlorenes Jahr für dich. Ich weiß. Deswegen würde ich an deiner Stelle jetzt wirklich alles in Bewegung setzen und herumprobieren und rumrechnen, dass du auf eigene Beine kommst. Mhm. Emotional ist da gar nichts mehr, das höre ich ja. Ja. Ne, bei dir, emotional. Ja, das wäre wahrscheinlich ein großer Stein, würde dir vom Herzen fallen, wenn du von dem wegkämst. Ja. Was würde der eigentlich sagen, wenn der merkt, du meinst das ernst? Ich weiß nur, dass ich vor ihm nie Ruhe haben werde. Das weiß ich. Ja. Was heißt Weil das? Er kann nicht ohne mich und er kann nicht mit mir leben. Na, verstehst du, Domian? Ja, ich verstehe das. Aber er wird dann schon irgendwann ohne dich müssen, wenn du eine eigene Wohnung hast. Ja. Also was du brauchst, finde ich, ist Iris, du brauchst eine gute Beratung. Du brauchst sowohl eine gute, ich sag mal, seelisch-psychologische Beratung, aber vielleicht auch noch so eine gute Finanzberatung. Jemand, der richtig Ahnung hat davon, der dir das mal durchrechnet und was es da für einen Weg gibt. Es gibt immer einen Weg. Ja, ich weiß. Und wenn man ich bin ja auch in dem Prozess drin, aber weißt du, Domian, ja, durch die Insolvenz, ja, die wir vor 2 Jahren erfahren mussten, ja, sind wir ja auch durch die Hölle gegangen. Da haben wir ja auch privat ziemlich federn lassen müssen. Ja, glaube ich. Ich will das auch gar nicht kleinreden. Da war das so und so nicht möglich, obwohl ich ihm da schon gesagt habe, ja, ob wir überhaupt dann danach noch zusammenziehen, das weiß ich nicht. Ja. Es war dann eben aus finanziellen Gründen auch so, dass wir doch zusammengezogen sind, ja. Und aber jetzt haben die Zeiten sich ein bisschen geändert. Ja. Ja. So, jetzt wirst du bitte mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden. Ja. Es geht ja, erstmal um noch eine gute psychologische Beratung oder wo du dich auch hinwenden könntest. Oder vielleicht haben wir auch noch eine Adresse, wo du dich in Sachen Finanzberatung hinwenden kannst. Ja, das war an für sich auch meine Intention, dass ich von euch einen Rat bekomme, wie ich mich im Moment ihm gegenüber verhalten kann. Mhm. Und ich will auch mit seinem Arzt drüber oder unserem gemeinsamen Arzt über seinen Zustand reden. Ja. Ja. Und weil er hat ja Erschöpfungszustände und macht ja gar nichts mehr. Weißt du, ich will dir sagen, der Kerl ist für sich selbst verantwortlich. Ja. Wenn der 43 Jahre säuft und immer noch nicht wach geworden ist, dann lass ihn jetzt in Ruhe. Er hat dich schon genug mit reingezogen. Ich finde, du solltest deine ganze Energie jetzt da reinpumpen, dass du siehst, dass du da rauskommst, dass du dein eigenes Leben auf die Beine stellst. Und dann bist du einfach weg. Dann musst du dich gar nicht mehr groß um den kümmern. Ich sage es jetzt mal ganz plakativ, aber so muss es in die Richtung gehen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Iris, und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute. Ich danke dir, Domian. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.27 Uhr. Und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Donnerstag ist Feiertag hier in Nordrhein-Westfalen. Übrigens nächste Woche, da ist keine Sendung. Aber in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Sendung. Und da haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt Verrat. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon Opfer eines Verrates waren. Also deren Lebensgeheimnis öffentlich gemacht wurde von irgendjemandem oder deren Vertrauen aufs Schlimmste missbraucht wurde oder die von jemandem angeschwärzt, denunziert worden sind. Und Kehrseite der Medaille, ich möchte auch gerne mit Verrätern sprechen, in welcher Variation sie auch ihren Verrat praktiziert haben, wenn sie den Mut haben und sich da zu äußern möchten. Vielleicht auch habt ihr ein schlechtes Gewissen, dass ihr so etwas gemacht habt. Also Verrat ist das Thema nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne per Mail schon anmelden oder dann während der Sendung und vor der Sendung anrufen. Nächste Woche Mittwoch in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. So, heute Freitemennacht. Ich bin verbunden mit dem Michael, und Michael ist 39. Hallo Michael. Ja, hallo, grüß dich. Hallo Michael, um was geht's? Ja, es geht darum, ich habe seit August erfahren, dass ich Hepatitis C infiziert bin. Seit August. Hepatitis C ist, ich sag das ja auch immer wieder in dieser Sendung, ist eine extrem schwere Erkrankung, die gar nicht so sehr bekannt ist. Also HIV, AIDS ist extrem bekannt, Hepatitis C ist nicht so sehr bekannt. Du hast dich wahrscheinlich schon sehr schlau gemacht über diese Erkrankung. Ich da sehr schlau gemacht drüber, habe auch lange Gespräche mit dem Arzt geführt und ich fange erstmal vom Aschermittwoch an. Hab Aschermittwoch erfahren, dass ich HIV infiziert bin. Hab dann einen Test gemacht, wo mich Leute darüber sachkundig gemacht haben, geh mal da zum Test hin, hast du lange nicht gemacht. Da habe ich mich dann überwunden, dahin zu gehen. Das hast du Aschermittwoch erfahren? Das habe ich dann Aschermittwoch erfahren. Das war natürlich ein Schock für mich. Da ging die Welt natürlich zugrunde. In diesem Jahr? In diesem Jahr, ja. HIV-positiv. Genau. Wie ist das passiert? Wie ist es passiert? Ja, gute Frage. Ja. Berechtigte Frage. Berechtigte Frage, natürlich. Bist du schwul? Ja. Ja. Ja. Man hat also zu ausgiebig gelebt. Man ist eigentlich eher aktiv. Denkt dann, da passiert dann weniger, wenn man das isst. Aber das ist leider nicht so. Ja, bitte? Moment, stopp. Wenn man aktiv ist, passiert es weniger, dass man sich infiziert, sagst du? Hast du geglaubt? Habe ich geglaubt, ja. Ja, wie alt bist du? Du bist nicht 12, du bist 39. Ja, ganz genau. Und du hast in der Tat bei der großen HIV- und AIDS-Aufklärung geglaubt, wenn man aktiv Analverkehr, darüber reden wir ja, ausübt, ist man weniger gefährdet als andersrum und hast entsprechend ohne Gummis gevögelt? Sagen wir mal jein, ja. Ja, sagen wir mal ja, jein gibt's in dem Fall nicht. Ja. Ist ja unfassbar. Ja, natürlich. Das ist unfassbar, das kann ich wirklich nicht verstehen. Wie man so fahrlässig mit dem eigenen Leben umgeht. Obwohl man es weiß. Ja, nun ist es geschehen. Nun kam die Diagnose HIV-positiv. Ja, und die Retourkutsche dazu habe ich ja dann auch bekommen. Wenn es knüppeldick kommt, dann kommt es knüppeldick. Und das habe ich jetzt mit dieser Hepatitis C dann bekommen. Jetzt hast du zwei extrem schwere Krankheiten an der Backe. Aber hallo. Und Hepatitis C verhindert man eben auch unter anderem, indem man sich schützt und Kondome benutzt. Richtig. Was hat man dir alles jetzt über Hepatitis C erzählt? Ja, dass es eine Therapie von 24 bis 58 Wochen ist, die ziemlich hart ist, mit hohem Fieber, Schweißausbrüchen, depressive Veranlagung, die dann hinzukommt, Lustlosigkeit. Und der Körper wird von 100 auf 10% herabsinken in seiner Einstellung, also in seiner Wirkungskraft, dass man nicht mehr voll tätig ist. Also es geht richtig bergab. Es gibt Möglichkeiten, etwas gegen zu tun. Du wirst aber diese Krankheit nie verlieren, so wie du auch HIV nie verlieren wirst. Naja, richtig, genau. Das heißt, du kannst an beiden Krankheiten ins lebensbedrohliche Erkrankungen, du kannst daran sterben. Wie ist denn das jetzt für dich, wenn du so auf dein Leben guckst? Du hast 39 Jahre, du hast gut gelebt, sagst du, und jetzt das. Ja, dass es für mich jetzt ein absoluter Schock ist, ist immer ganz klar. Also ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch, der sehr gerne durchs Leben geht, nicht nur feiert, sondern immer sehr fröhlich und lustig ist, sehr viele Dinge macht. Ich habe in meinem hohen Alter noch studieren angefangen. Was studierst du? BWL. Ich habe also von Elektrotechnik, habe ich dann Elektrotechnik gelernt, habe dann vor 4 Jahren noch angefangen, BWL zu studieren, bin jetzt kurz vor dem Abschluss, eigentlich alles wunderbar und prima, und ja, dann bekomme ich dann halt, berufsmäßig, muss ich auch dazu sagen, habe ich ein bisschen Angst, dass ich meinen Job verliere, also es geht, weil ich vorher auch schon mal so eine depressive Phase hatte mit Mobbing am Arbeitsplatz und sowas. Also du gehst im Moment einem Beruf nach und studierst auch noch, oder wie verstehe ich das? Ja, ich mache das im Abendstudium. Respekt. Bei der Akademie. Ja, das ist ja anstrengend. Bist du in einer Beziehung auch? Nein, ich bin nicht in einer Beziehung. Ja. Wirst du dein Verhalten jetzt verändern? Das habe ich schon seit 2 Monaten getan. Also seitdem ich diese Diagnose der Hepatitis C bekommen habe, ist mein Verhalten total geändert. Und du hast dein Verhalten nicht geändert nach dem Aschermittwoch? Ich habe mein Verhalten total verändert. Ja, du hast dein Verhalten nicht verändert nach dem Aschermittwoch? Nachdem du erfahren hast, dass du HIV-positiv bist? Ja, kann man so sagen. Verhalten habe ich in der Situation ein bisschen eingeschränkt. Das ist klar. Hast du mir ein bisschen eingeschränkt? Klingt seltsam. Hast du, nachdem du wusstest, dass du HIV-positiv bist, immer noch ohne Kondome Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Bist du denn wahnsinnig? Jetzt gefährdest du andere, ist schon schlimm genug, was du mit dir machst. Und jetzt gefährdest du andere auch noch? Ja, das waren aber meistens Leute, die auch positiv sind. Das ist ja völlig egal. Meistens. Das heißt, hast du vorher mit denen gesprochen? Hier, ich bin positiv. Ja. Aber nicht mit allen. Doch, mit allen. doch, mit allen. Und auch die, die nicht positiv waren, haben gesagt, ja, ja, lass das Gummi mal runter? Glaube ich nicht. Ich habe mit allen vorher besprochen, was ich habe. Wieso nimmst du denn keine Gummis? Gute Frage. Leichtsinn. Ja, also irgendwann ist jeder auch selbst für sein Schicksal verantwortlich, Michael. Also, ist das denn jetzt wenigstens anders? Ja. Jetzt ist es absolut anders. Jetzt läuft nichts mehr. Keine Lust mehr für irgendwas, nichts mehr. Ja. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt hart, mein Bedauern hält sich wirklich ein bisschen in Grenzen, weil du so leichtsinnig mit dir umgegangen bist. Natürlich. Jetzt geht es natürlich darum, in die Gegenwart zu sehen und in die Zukunft. Du hast gerade von einer Therapie gesprochen, also was man jetzt direkt machen muss in Sachen Hepatitis C. Wie genau sieht diese Therapie aus? Was macht man da? Also das heißt, man bekommt einmal, muss man sich eine wöchentliche Spritze nehmen, Interferon, also dann Tabletten, Ribavirin nehmen. Hm. Also das sind alles Hammer-Sachen, die einen platt machen, das kann man so sagen. Ganz platt machen, ja, genau. Nimmst du denn auch schon Medikamente gegen HIV? Noch nicht, nein. Ja. Das hat man erstmal vorgelassen, weil man erstmal sich auf die Hepatitis C-Sache konzentrieren muss. Ja. So, jetzt ist eine Katastrophe in deinem Leben passiert. Was lernst du jetzt aus dieser Katastrophe für deine Zukunft? Ein anderes Verhalten. Was heißt das konkret? Also nichts mehr Ungeschütztes machen, ganz klar. Das ist ganz klar, das hoffe ich, dass das ganz klar ist. Nicht mehr das Vertrauen in Leuten einzusetzen, weil ich mal hatte. Nicht mehr jemanden zu vertrauen, sondern meine Fröhlichkeit, die ich eigentlich an den Tag gesetzt hatte, jeden Tag die Fröhlichkeit oder Leuten entgegenzukommen, ist erstmal dahin. Mhm. Ich war ja selber auch so naiv und habe Leuten geglaubt und glaubst du denen mal und sowas und etc. Mhm. Aber man sieht, dass man da sehr schnell auf die Nase mitfällt. Ja. Nun sind wir ja in der glücklichen Situation, dass wir zumindest in Sachen HIV, bei Hepatitis kann ich es nicht richtig beurteilen, doch schon ziemlich gute Medikamente haben und eine gute Entwicklung vorliegt von Seiten der pharmazeutischen Industrie. Das heißt, wenn du jetzt sehr streng und präzise mit dir umgehst, wenn du medizinisch gut betreut wirst, hast du ja durchaus eine Chance, ein relativ normales Leben doch noch zu führen. Und vielleicht all die Dinge zu machen, die du dir in deinem Leben noch vorgestellt hast. Das Studium abzuschließen, in einen anderen Beruf vielleicht zu gehen oder was auch immer. Nimm es einfach als einen fulminanten Schicksalsschlag, der dich jetzt wachrütteln sollte für dein Leben. Ja, das vielleicht, vielleicht liegt ja sogar in diesem ganzen Unglück auch etwas für dich Gutes, dass du einfach wacher wirst dem Leben gegenüber. Und dann wäre das ja schon sehr gut. Das wünsche ich dir zumindest von Herzen, dass das so sein wird. Und dass du natürlich keine anderen Menschen gefährdest, aber das tust du, glaube ich, jetzt nicht mehr, das habe ich gerade so verstanden. Um Gottes Willen. Mhm. Also da würde ich mir selber nicht mehr ins Spiel gucken können, wenn ich da irgendwelche anderen Leute noch mal gefährden könnte. Michael, wann beginnt jetzt die Therapie? Die hat gestern begonnen. Ah, die hat gestern begonnen. Und wie fühlst du dich heute? Heute fühle ich mich ganz gut. Aber die letzte Nacht, als ich die erste Spritze dann genommen hatte, das lief, also am Nachmittag bzw. am Abend hatte ich dann die Spritze genommen, die Tabletten genommen, lief es eigentlich ganz gut. Mhm. Und bin auch relativ prima eingeschlafen, wo ich dachte, es müsste doch eigentlich was kommen, was der Arzt so gesagt hatte mit Schweißausbrüchen, Schüttelfrost etc. Mhm. Das war aber nicht der Fall gewesen. Mhm. Aber siehe da, ich war 2 Stunden am Schlafen und wachte in der Nacht auf und hatte sowas in meinem Leben noch nie gehabt. Schüttelfrost. Es wurde eiskalt. Ich habe mich mit 2 Decken zugedeckt und es wurde immer noch kälter. Mhm. Ich wollte schon rausgehen, mir einen Pullover und eine Hose anziehen. Mhm. Aber ich habe es dann doch nicht geschafft. Bin im Bett liegen geblieben, habe die Decke, dann ging es einigermaßen. Und habe dann auch heute Morgen prompt verpennt, weil ich 3 Stunden da mich rumgequält hatte. Verstehe. Also daran kann man schon sehen, das, was man so gelesen hat und wie auch die Vorprognose vom Arzt gekommen ist, ja, dass sie eintreten. Ja, das bringt das ganze System körperlich. Das ist erstmal der Anfang gewesen. Ja, ja. Und wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es 24 bis 58 Wochen so laufen soll, dann sage ich nur, oje, Halleluja. So, Michael, mir bleibt jetzt nichts anderes, als dir alles Gute zu wünschen und dass du da gut durchkommst. Und dass du, wie gesagt, einen neuen Lebensabschnitt für dich auch dann darin siehst, eine neue Lebenschance. Ich drücke dir die Daumen, dass es nicht gar so schlimm wird, und ich drücke dir die Daumen, dass die Krankheiten begrenzt sind oder werden und dass man sie in den Griff bekommt in deinem Fall. Ich wünsche es dir sehr. Okay, ich danke dir. Alles Gute, Michael. Jo, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist 44 Jahre alt, die Gudrun. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Gudrun. Um was geht's bei dir? Ich habe vor circa 11 Monaten schon bei dir angerufen. Und zwar ging es damals um eine Treppenpanik. Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Treppenpanik? Genau. Ja, ich erinnere mich, weil es ungewöhnlich ist. Genau. Und ja. Ja, damals hatte ich also keine Hoffnung, dass ich das daran ändern könnte. Du hattest, erzähl doch mal ein bisschen von damals. Wie war das mit dieser Panik? Ja, also ich habe Termine absagen müssen, weil ich zum Arzt hätte müssen und die Treppen eben nicht hochgekommen bin. Habe im Wohnzimmer geschlafen, obwohl ich eigentlich in einem Einfamilienhaus gelebt habe. Mhm. Und ja, ganz gerne mein Bett oben geschlafen hätte. Es war mir aber nicht möglich, die Treppen eben zu bewältigen. Und es sind auch schon nur 3, 4, 5 Stufen, die dir zu schaffen machten. Es kommt ganz auf die Treppe an. Also es war dann von heute auf morgen so, dass ich die Treppen bei mir zu Hause nicht mehr laufen konnte. Ja, beschreib doch nochmal, weil alle Leute sich natürlich nicht daran erinnern, was du damals erzählt hast oder neulich. Was das für ein Gefühl auslöst, wenn du auf einer Treppe stehst? Absolute Panik war das damals. Also gerade eben in dem Haus, in dem ich gelebt habe, ich konnte von jetzt auf gleich einfach die Treppe nicht mehr hochlaufen. Also ich die Kraft hätte natürlich gehabt, weil ich bin unter Umständen sogar eine Stunde vorher noch gelaufen. War es schlimmer für dich, oder nach oben zu gehen oder schlimmer nach unten zu gehen? Nach oben, komischerweise. Und das kannst du auch gar nicht erklären? Nee, in keinster Weise. Ich kann überhaupt nicht sagen, ein Stück weit habe ich diese Angst immer schon gehabt, als kleines Mädchen eben auch schon, aber in abgeschwächter Form. Und ich vermute mal, durch den Tod von meiner Mutter hat sich das Ganze sehr verschärft. Wann ist die Mutter nochmal gestorben? Im März 2010. Ja. Und kurz vorher, da hat sie gerade im Sterben gelegen, ging das eben nicht mehr. Mhm. Und ich habe dadurch, dass es ja sonst keinen anderen Auslöser in meinen Augen gegeben hat, war das für mich irgendwie plausibel, dass es damit zusammenhängen muss. Da haben wir ja auch damals drüber gesprochen. Genau, ja. So, jetzt meldest du dich wieder. Was ist geschehen inzwischen? Ja, ich habe ja, wie gesagt, alles versucht, da irgendwas zu ändern, weil es einfach kein Leben mehr war. Wir sind jetzt mittlerweile in ein anderes Haus gezogen, in ein Haus mit einer Treppe, die für mich möglich ist zu laufen. Wie sieht die Treppe aus, die für dich möglich ist zu laufen? Also in dem alten Haus, in dem wir vorher gelebt haben, war die Treppe so, also das Geländer, so dass es praktisch bis zum Eck ging, dann Absatz und dann wieder ins nächste Eck, sodass ich hätte umgreifen müssen. Ja, genau. Und in dem Haus jetzt ist es so, dass das Geländer also in einem hochgeht. Achso, wenn es ganz gerade ist, geht's eher. Beziehungsweise eben so geschwungen, dass ich eben nicht umgreifen muss. Ja. Und weil ich eben eine leichte spastische Lähmung habe, was das Ganze erschwert, sodass ich eben mich auf die rechte Seite verlassen kann, aber auf die linke eben nicht hundertprozentig. Aber das Problem besteht immer noch. Nee. Ja, dann erzähl mal. Ja, wie gesagt, ich habe versucht, irgendwo einen Weg zu finden. Und durch Zufall habe ich bei RTL.12 eine Sendung gesehen. Und da ging es um einen Menschen oder einen Mann, der seit 30 Jahren gestottert hat. Und von einem Mentaltrainer eben unterrichtet worden ist. Und der innerhalb kürzester Zeit flüssig reden konnte. Und dann haben wir gedacht, okay, verlieren kann ich nichts, ich schreibe einfach mal E-Mail hin, vielleicht melden sie sich, vielleicht nicht. Die haben sich dann gemeldet und es hat dann eine Zeit gedauert und die wollten dann vorbeikommen. Und die haben gedacht, okay, im Fernsehen muss ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn es jetzt klappt, okay, dann ist es mir das wert, dass ich dann eben ein anderes Leben leben kann wieder. Ja. Und wenn es jetzt nicht... Wer wollte vorbeikommen? Von RTL.12, die wollten vorbeikommen. Ach so, und die wollten dich filmen. Genau, mit diesem Mentaltrainer. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn es klappt, ist mir das recht, dann sollen sie das von mir aus ausstrahlen. Wenn es nicht klappt, genau, habe ich gedacht, ja, okay, dann werden sie es wohl nicht ausstrahlen, weil das ist ja eine Negativwerbung. Ja, ja, genau, nicht, genau. Und ja, dann waren die eben da vor 2 Wochen oder 3 Wochen. Und ja, der Mentaltrainer hat da mit mir so Kinesiologie, so Übungen gemacht. Ich war sehr, sehr, sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da wirklich... Mentaltrainer ist ja so ein aufgeblasenes Wort. Ist das ein Psychologe oder was ist das? Was ist der? Man weiß es nicht. Du sagst mir jetzt was, ja. War mir letztlich egal. Ist auch egal. Was für Übungen hat er denn mit dir gemacht? Ja, eben, ich soll den Arm ausstrecken. Dann hat er gemeint, ich soll Ja sagen und versuchen, er wird den Arm runterdrücken und ich soll dagegen drücken. Mhm. In dem Moment, wo ich Ja gesagt habe, hat es nicht funktioniert, dass er den Arm runtergebracht hat. Mhm. Dann sollte ich Nein sagen, dann hat es funktioniert. Mhm. Dann hat er gemeint, er fragt mich jetzt, ob ich die Treppe laufen kann. Mhm. Dann, ich sollte die Frage wiederholen, kann ich die Treppe laufen? Und dann hat er runtergedrückt und dann ging der Arm nach unten. Mhm. Das war für ihn ein Zeichen, dass mein Unterbewusstsein eben nicht Treppe laufen will. Ja. Dann hat er mir so Übungen gezeigt, wie ich eben am Handrücken mit 2 Fingern klopfen sollte und eben einen Satz formulieren, wie ich es eben formulieren würde, wenn ich jetzt wieder Treppen laufen können wollte. Okay, soweit so ein grober Überblick über die Übung. Genau. Und dann? Ich habe diese Übung gemacht, 2-3 Mal. Und dann hat er wieder versucht, den Arm runterzudrücken, dann ging es plötzlich nicht mehr. Wie lange hat es gedauert, bis du dann endlich zur Treppe gegangen bist? Das war eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde nur? Ja, 10 Minuten vielleicht, Viertelstunde. Und dann bist du zur Treppe gegangen und konntest gehen? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also nicht, wer weiß, wie flüssig, also da bin ich noch am Kämpfen, also das muss dann irgendwann schon mal besser laufen. Ja. Aber zumindest bin ich nach 2,5 Jahren da wieder hoch. Die waren dann insgesamt vielleicht 2-3 Stunden bei dir in der Wohnung, wenn überhaupt. Nee, die waren dann schon länger da, die haben ja da mehr Aufnahmen gemacht. Ja gut, aber die Übung mit dem, das Zusammensein mit diesem Mentaltrainer war maximal? Ja gut, wir sind dann noch sämtliche Treppen, die mir einfallen sind, die für mich schwierig waren, sind wir dann gelaufen. Nee, sag mal eine Zahl, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden mit dem also, zusammen. Also der ist um 10 gekommen bis um 1. 3 Stunden. Das ist wirklich nicht viel. Ja, wobei die Übung, also vorher, das waren, wie gesagt, 1/4 Stunde. Ja. Und dann bin ich halt sämtliche Treppen x-mal gelaufen, um da ein bisschen Sicherheit zu kriegen. Jetzt ist der Mentaltrainer schon ein paar Wochen wieder weg. Ja, ja. Und es funktioniert immer noch so, wie als er dann dabei war. Ja, das Problem war das. Ich habe echt Angst gehabt, am Abend einzuschlafen, weil man dachte, jetzt ist es vielleicht morgen weg. Genau, ja, genau, genau. Okay, ich bin dann am Abend ins Bett, am nächsten Tag aufgestanden, habe meine Tochter geschnappt, habe gesagt, jetzt probieren wir das einfach. Hm. Die ist dann hinter mir her. Ich sage, du läufst hinter mir, dass ich so eine gewisse Sicherheit habe. Ja. Dann laufe ich hoch und merke dann plötzlich, mitten in der Treppe, es geht nichts mehr. Ah. Ich sage, Gott, was ist jetzt? Ja. Ich war sauer, ich war wütend, ich hätte heulen können vor lauter Verzweiflung. Dann bin ich runter und habe mir gedacht, warum geht das jetzt nicht? Dann ist mir eingefallen, ich sollte beim Treppenlaufen immer diesen Spruch sagen. Also ich will Treppen laufen können wie jeder andere auch. Ach, diesen Spruch musst du immer vor dich hin sagen. Genau, das muss ich auch bei dem Klopfen immer wieder sagen. Dann hast du einen neuen Anlauf genommen. Genau, dann ist es gegangen. Das war plötzlich möglich. Also wie gesagt, wenn mir das jemand erzählen würde, dass du spinnst, das weißt gibt's du nicht. Ich habe die Auffassung, und wenn das noch so ein Hokuspokus ist, Recht hat der heilt. Ja, mir ist es letztlich komplett egal. Komplett egal. Wenn du wieder die Treppen laufen kannst, ist das wunderbar. Ja, es war mir auch. Also dieses und wenn das ein Voodoo-Künstler aus Afrika wäre, wäre es auch egal. Ja, und auch die Tatsache, dass wir am Fernsehen gekommen sind, war mal äußerst peinlich, weil das war ja für mich letztlich Situationen, die für mich wirklich die schlimmsten, also mit zu den schlimmsten meines Lebens gehört haben. Und wir sehen nicht Millionen Menschen in der Situation, aber das war mir sowas von egal. Vielleicht war das sogar auch noch ein Teil der Therapie. Möglich, ja. Vielleicht. Ja. Mensch, das ist ja eine tolle Geschichte, Gudrun. Das ist eine tolle Geschichte. Hinweis übrigens an unsere Zuschauer und Zuhörer, wir stellen keinen Kontakt zu dem Mentalheiler her, da müsst ihr euch schon an RTL wenden. Das können wir hier nicht leisten. Aber ich freue mich total für dich, ist ja super. Ich auch. Du hast ja wirklich, das wäre ja wirklich ein großer Leidensdruck, ne, für dich. Ja. Ja. Meine Tochter hat am Abend vorher gesagt, Mensch, stell dir mal vor, morgen um die Zeit beginnt unter Umständen ein neues Leben für dich. Ja. Es ist, ja, es ist wirklich so. Aber da sieht man manchmal, mit welchen, wenn jemand ein gutes Händchen für Menschen hat, und offensichtlich hat dieser Mann das, kann man solche Blockaden vielleicht durch einige geschickte Tricks, kann man die lösen. Ja, vor allem aber in der kurzen Zeit. Ja, erstaunlich, absolut erstaunlich. Zu manch einem Psychologen hätte es ein Jahr oder zwei Jahre hinrennen müssen und es wäre nichts passiert. Ja, ich war in zweimal in der psychosomatischen Klinik für Wochen. Ja. Hat nichts, absolut nichts gebracht. Wahnsinn. Tolle Geschichte, Gudo. Und sehr schön, dass du angerufen hast und uns das nochmal erzählt hast. Gerne. Und viel Spaß weiterhin beim Treppensteigen. Es wird weiterhin gut gehen. Jetzt ist der Knoten gelöst, bin ich ganz sicher. Ich hoffe. Na, aber ganz sicher. Ganz sicher. Also, okay. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute nochmal. Danke dir auch. Tschüss, ciao. Das ist ja toll. Das ist ja toll. 1.50 Uhr. Und ich bin verbunden mit der Margarete, die 27. Guten Morgen, Margarete. Hallo. Hallo Margarete, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um meinen Ex-Freund, also den Vater meines Kindes. Wie alt ist denn das Kind? Mein Sohn ist jetzt 4. Und wie lange bist du getrennt von dem Freund? So 2,5 Jahre ungefähr schon. Ja. Und am Anfang hat er es gar nicht akzeptiert. Dann hat er immer noch allen erzählt, wir wären noch zusammen. Mhm. Und ja, seit ich einen neuen Partner habe, also es gab früher schon immer, er hat mich immer terrorisiert auf, wenn es nicht nach seinem Willen ging, wenn ich irgendetwas nicht gemacht habe, wie er es wollte. Und seit er, ich sag mal, Wind bekommen hat, dass ich einen neuen Partner habe, geht der Terror halt richtig los. Und jetzt zur Zeit auch? Ja, heute ist es halt wieder eskaliert, weil er meine Wohnung nicht verlassen wollte. Und er sollte nur unseren Sohn abholen, weil er ihn zu sich nehmen wollte. Mhm. Und dann hat er die Wohnung nicht mehr verlassen. Und dann wollte ich seine Sachen vor die Tür stellen, weil er mich mehrfach beleidigt hat vor dem Kind und auch laut geworden ist. Und ich mehrfach gesagt habe, er soll aufhören und mich in Ruhe lassen. Und weil ich seine Sachen dann quasi angefasst habe, ist es dann wieder eskaliert. Und ja, mein Arm war rot und geschwollen. Und dann bin ich noch gestürzt. Dann hat mir noch mein Schienbein wehgetan. Alles vor dem Kind? Ja, und das tut mir so leid für meinen Sohn. Mhm. Was sagt er denn zu dir? Sagt er, du sollst keinen neuen Freund haben? Nee, das sagt er nicht, aber er sagt auch nicht, dass er eifersüchtig ist oder irgendetwas. Aber meine Familie weiß das halt nicht, weil ich kann in meiner Familie auch nichts erzählen, weil ich... Moment, deine Familie weiß nicht, dass ihr getrennt seid? Doch, das wissen sie schon, aber nicht, dass ich einen neuen Partner habe. Warum nicht? Warum weißt du das nicht? Weil, ja, ich kann das nicht erzählen, weil meine Familie einfach so... der Vater unseres Sohnes hat ja schon erzählt, als ich mal eine Verabredung hatte, von wegen, hat mich so dargestellt, als ob ich total die Schlampe wäre von meiner Familie und mich mit irgendwelchen aus dem Internet treffen würde und so weiter. Wie eng ist denn im Moment ganz aktuell der Kontakt zwischen deiner Familie und dem Vater deines Kindes? Eigentlich gar nicht, aber... ja, er erzählt halt immer irgendwelche Sachen und die glauben das dann und ja, deswegen kann ich auch nicht erzählen, dass ich einen Partner habe, weil dann erzählt er wieder von wegen, dass er irgendein Fremder, den ich mit nach Hause bringe und... Margarete, jetzt mal stopp, du bist eine erwachsene Frau von 27 Jahren, du hast ein vierjähriges Kind, du bist 2 Jahre von deinem Freund jetzt getrennt. Was sind denn das für seltsame Eltern, die dir nicht zubilligen, dass du wieder eine Beziehung oder einen Freund haben kannst? Ja, das ist halt das Problem, weil meine Mutter sagt dann immer, ja, ich habe ein Kind und so. Und so nach dem Motto, ich könnte jetzt nichts mehr machen, außer mich um das Kind kümmern. Aber das ist doch Wahnsinn, ist das? Diskutierst du nicht mit den Eltern? Also meine Eltern sind geschieden und ich habe nur Kontakt zu meiner Mutter. Hm. Und Ich habe immer so Probleme mit ihr gehabt früher, weil ich auch immer geschlagen wurde. Von ihr? Ja, von meiner Mutter. Mhm. Und deswegen komme ich damit auch nicht klar, wenn ich immer dann angeschrien werde und alles. Und ich bin auch schon seit vielen Jahren depressiv und ich kann auch sehr schlecht mit so einem Stress umgehen. Verstehe, du kannst dich gar nicht richtig wehren, zur Wehr setzen. Mhm. Das heißt, die Frau hat dir als Kind schon viel Leid angetan, indem sie dich geschlagen hat und dir Gewalt angetan hat. Und jetzt regiert sie noch in dein Leben rein. Und das weiß dein Ex-Partner und übt so Druck aus auf dich. Ja, das ist er presst mich ja regelrecht damit. So, wenn ich nicht irgendwie, heute zum Beispiel habe ich nicht meinen Sohn zu ihm in die Arbeit gebracht um 17 Uhr, weil mein Sohn war dann müde und hat auch geweint, weil er nicht seine Augentropfen nehmen wollte, weil er jetzt eine Bindehautentzündung hat. Mhm. Und er hat sich dann ins Bett gelegt, weil er müde war mit seinem Teddybär und ist dann eingeschlafen. Und deswegen hat er dann stundenlang mich per SMS niedergemacht. Ich hätte ja nichts im Leben zu tun, weil ich arbeitslos wäre. Und warum ich das dann nicht das Kind zu ihm gebracht hätte und so weiter. Mhm. Und dann tauchte er hier auf um 20 Uhr und ich dachte dann, er möchte ihn abholen. Und er hat dann einfach nicht mehr die Wohnung verlassen. Mhm. Und das war auch schon oft so, dass es, dass also, er nicht die Wohnung verlassen will und einfach hier übernachtet und das das eskaliert. Er übernachtet dann, ohne dass du dem zustimmst, in deiner Wohnung? Ja, im Kinderzimmer. Das sind Zustände, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das andere geht auch nicht, dass deine Mutter dir da reinredet. Droht dein Ex-Freund eigentlich, ich sage das deiner Mutter, wenn das und das nicht funktioniert? Aber siehst du mal, was für ein gemeiner Kerl das ist. Was für ein niederträchtiger Kerl das ist. Nach der Geburt war ich auch hochdepressiv und mir ging es ganz schlecht, weil ich auch Schmerzen hatte. Ich wurde auch genäht und alles. Und dann hat er mir gar nicht geholfen. Und auch als ich Fieber hatte und alles, hat er mir nicht mal Medikamente am Wochenende aus der Apotheke besorgt. Da hat dann meine Mutter ihn angerufen, damit er mal Medikamente für mich holt. Mhm. Ist er denn und dann hat er es erst gemacht. Ist er denn zu dem Jungen gut? Ja, inzwischen schon, aber als Baby, da hat er sich kaum beschäftigt, weil er mich immer angebrüllt hat, warum das Kind denn so viel schreit. Und auch nachts, er könnte da nicht schlafen, weil er im Gegensatz zu mir arbeiten muss. Mhm. Und ich hätte ja nichts zu tun den ganzen Tag. Und Erzähl mir mal, Margarete, noch ein paar Sätze zu deinem neuen Freund. Ja, also wir kennen uns seit ein paar Jahren schon und er hat mich letztes Mal besucht und das hat er dann mitbekommen, der Vater. Hm. Deswegen hat er dann richtig, mit dem Terror angefangen. Hm. Und mein Sohn auch hier dabei war und das quasi mitbekommen hat, dass ich Besuch hatte und deswegen hat er natürlich wieder gesagt, ja, du bist ja das Letzte und die letzte Schlampe, dass der Sohn das mitkriegt und dem Kind. Ich glaube, da ist ein ganz heftiger Befreiungsschlag nötig. Und die machen alles mit dir, weil die offensichtlich das Gefühl haben, dass du zu schwach bist und dich nicht richtig wehren kannst. Mit die meine ich deinen Ex-Partner und auch deine Mutter. Ja, also das Problem mit meiner Mutter ist, das ist die einzige Person, die mir hilft. Und ja. Ja, aber sie hilft ja irgendwie auch nicht, weil sie schränkt dich ja ungeheuer ein. Wenn das eine gute Mutter wäre, würde sie sagen, ich freue mich für dich, wenn du einen neuen Freund hast. Das tut dir gut. Und wenn es ein netter Kerl ist, ist das für den Kleinen auch gut, wenn da noch eine Bezugsperson ist. Ja, meine Mutter sieht das ja ganz im Gegenteil. Ja, ich ahne das schon. Mit dem neuen Partner, bist du wirklich in den verliebt? Ist das eine tiefe Verbindung? Ja, wir sind ja jetzt schon 2 Jahre zusammen und ich musste das ja immer heimlich halten und wir haben uns ja immer woanders getroffen und ja, das ist ja auch eine Fernbeziehung. Ja, aber das geht so nicht. Das geht wirklich nicht so. Ich rate dir dringend, dass du zu einer Frauenberatungsstelle gehst. Was im Einzelnen man da so machen kann und welche Art von Beratungsstelle, da werden wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an, weil die Sendung ja gleich vorbei ist. Aber ich bin ganz sicher, Margarete, dass du was unternehmen musst, weil du ja so vor die Hunde gehst. Ja, ich werde auch immer depressiver, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich kann das nervlich nicht mehr aushalten. Das glaube ich. Könnte ich auch nicht. Ich kann auch nicht arbeiten. Ich bin richtig fertig jeden Tag. Ja, und du sollst ja fit und gesund sein für dein Kind und nicht seelisch krank. Das kriegt das Kind ja auch mit, wenn es dir so schlecht geht. Meine Liebe, du legst bitte auf und die Magdalena, das ist meine Psychologin, die ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik Steffi Trossen. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.